auf der Jagd nach Moorhausen. Ich reagierte sofort, verglich den hellen Ton meiner Haut und die unansehnliche Farbe meines Kleides mit der Umgebung, musste feststellen, dass all dies in dieser Natur nicht vorkam, suchte nach dem ehesten Äquivalent und huschte hinter einen Strauch, von dem ich mir die bestmögliche Tarnung erwartete. Umgehend zupfte ich mit meinen geschickten, langen, schlanken Fingern die Blätter innen architektonisch zurecht und fühlte mich sogleich heimelig. Es fehlte lediglich ein rosarotes Sofa und ein begnadeter Waldläufer von Speer huschte leichten Fußes durch das Moor und erblickte mich sogleich durch schicksalshafte Fügung oder unverschämtes Glück. An meinem einzigartigen, camouflage-dekorierten Versteck kann es nicht gelegen haben. Der Glückspilz begrüßte mich freundlich. Die Tiere des Waldes zum Gruße, junge Dame. Wohin des Weges? Ich verließ aufrechten Hauptes meinen vorübergehenden Rastplatz, zupfte an einem der Zweige und erklärte: Sei gegrüßt, ich habe gerade Beeren gesammelt und war so erfolgreich, dass ich keinen Biss mehr herunterbekommen könnte. Jetzt bin ich auf der Suche nach Moorhausen. Ein Mädchen namens Mildred hat mir den Weg leider etwas unpräzise beschrieben. Das Gesicht des Mannes hellte sich auf. Mildred ist meine Tochter. Sie ist zuweilen sehr zerstreut, weil sie Beziehungsprobleme mit ihrer Freundin hat. Ich bin Fritz, der Jäger des Knisterwalds. Und wie heißt du? Ben, Babsi. Freut mich sehr. Wie es aussieht, bin ich auf der Suche nach eurer Frau, Sieglinde der Schickse. Fritz lächelte. Ich bringe dich gern ins Dorf, dann können wir auf dem Weg ein wenig plaudern. Zwar war es unnötig, mich zu führen, denn meine Orientierung habe ich schon in so manchen Schlachtzügen bewiesen, doch aus Höflichkeit nahm ich dankend an. Glaubt ihr, eure Frau hätte etwas zu essen für mich? Ich bin am Verhungern. Jäger Fritz lachte nur und nickte. Aber natürlich, die Bären dieses Waldes vermögen ein so hungriges Mädchen wie dich selbstverständlich nicht zu sättigen. Meine Frau ist zurzeit wegen Mildred ebenfalls ein wenig zerstreut, aber für eine Dame auf Wanderschaft kann sie immer etwas Zeit erübrigen. Sie ist nicht die Schönste, doch das wirst du schon vermutet haben, wenn du Mildred kennst. Aber sie ist eine gute Seele. Du wirst sehen. Was ist das für eine Sache zwischen eurer Tochter und dieser Sabrina von der Holzhütte, wollte ich wissen. Fritz runzelte die Stirn. Ich habe Sabrina seinerzeit als Neugeborenes im Wald gefunden und in das Dorf mitgenommen. Als Oberhexe hat Sieglinde der Kleine einen Namen gegeben und sich um sie gekümmert. Dann verliebten sich Sieglinde und ich und sie wurde selbst schwanger. Als wir bemerkten, dass Sabrina in ihrer Kindheit unkontrolliert zu zaubern begann, wurde sie zum Risiko für unser eigenes Kind. In diesem Zustand wollte sie auch niemand anders im Dorf nehmen. Sieglinde bat mich, dem Mädchen etwas außerhalb des Dorfes eine Holzhütte zu erbauen. Sie pendelt seither stetig zwischen unserem Haus und der Holzhütte hin und her und als Mildred alt genug war, nahm sie sie mit. Auch unsere Tochter begann schon in jungen Jahren zu zaubern, was für das Kind einer Hexe nicht unüblich ist. Wann immer Sieglinde dabei war, durfte Sabrina zu uns ins Dorf. Da beide Mädchen durch ihre extrovertierte Magie und ihre Schönheitsknubbel nur wenig andere soziale Kontakte knüpfen konnten, verbrachten sie viel Zeit miteinander. Und es kam, wie es kommen musste. Die beiden Außenseiterinnen verliebten sich ineinander, was eigentlich kein Problem sein sollte. Aber aus unerfindlichen Gründen war meine Frau von Anfang an gegen diese Beziehung. Als Sabrina 14. Lebensjahr erreicht hatte, fielen die Warzen von ihr ab und dahinter kam ein wunderschönes Mädchen zum Vorschein. Sie fand schnell Freunde und schließlich interessierte sich sogar der Schönling Bruno Claudin frei für sie. Ich nickte verständnislos und erkannte überrascht, dass wir soeben das Moor verlassen hatten und ein kleines Dorf an genau jener Stelle auftauchte, die mir meine außergewöhnliche Orientierung schon längst prophezeit hatte. Sofort begriff ich, dass dieser Ort das Werk eines kreativen Meisterarchitekten mit einer Aversion gegen rechte Winkel, praxisbezogenes Wohnen, Ästhetik und Statik war. Ich musste an den Baumeister des Hauses meiner Mutter denken, der unter meinem Zimmer ein Loch in diese Welt offen gelassen hatte. Überall standen kleine Hütchen mit schiefen Wänden, gigantischen Fenstern bis unter die Erde, winzigen Türen und hängenden Dächern. Die Wege versuchten Haustüren, Brunnen und Plätze geschickt zu meiden und führten dafür zu geheimen Orten zwischen den Häusern oder verschwanden unter den Wänden. Ungewöhnliche Tiere liefen über die schlammigen Straßen und Kinder spielten am Hauptplatz oder tanzten einen Reigen, wobei sie fröhliche Lieder über fegere Architekten und Statiker sangen und lachten. Fritz wies mir noch den Weg zu Sieglinde, verabschiedete sich und kehrte ins Moor zurück. Ich betrat das Dorf und versuchte mit meinen quietschenden Socken und meinen beiden Regenwürmern Mandy und Andy nicht weiter aufzufallen. Nach einigen ungewollten Dorferkundungsrunden fand ich zielsicher eine ungewöhnlich hässliche Frau, die beeindruckend viele Warzen auf ihrem Gesicht beherbergte und darunter einen hellen Gesichtsausdruck hegte. Ich mutmaßte, dass, wie bei Bäumen die Ringe, bei Hexen die Warzen jedes Jahr zunehmen mussten. Nach dieser These wäre Sieglinde mehrere hundert Jahre alt, doch Dermatologie gehörte noch nie zu meinen Stärken. Ich stapfte schnurstracks auf die alte Vettel zu und sprach mit nervtötend hoher Stimme. »Hallo, Sieglinde, Oberhexe von Moorhausen. Ich wurde von deiner Tochter Mildred gesandt und habe auf dem Weg hierher deinen Mann, den Jäger Fritz, kennengelernt. Mein Name ist Babsi.« Plötzlich fühlte ich mich stärker, gewandter, geschickter, fitter, willensstärker, charismatischer, klüger und wesentlich intuitiver.